freut, dann tun wir gut daran, wenn wir uns gleich mitfreuen. Wenn wir uns mitfreuen. Wenn wir diese Entscheidung treffen, uns einfach mit zu freuen. Weil es Grund gibt, immer sich zu freuen. Immer. Es gibt immer Grund, sich zu freuen. In der größten Katastrophe gibt es einen Grund, sich zu freuen. Nicht, weil die Katastrophe so schön ist, sondern weil Jesus praktisch in die Katastrophe springt und wenn der da auftaucht, dann ist da Licht, dann ist dort eine Veränderung, die es der Katastrophe nicht mehr möglich macht, sich als Katastrophe zu zeigen. Da passiert eine totale Verwandlung. Wenn du beginnst, dich wirklich exzessiv zu freuen, wenn eine Situation so kacke ist, dass du denkst, es gibt hier eigentlich keinen Grund. Es gibt wirklich dann keinen Grund, sich zu freuen. Also über der Sache braucht man sich nicht direkt zu freuen. Aber wenn wir anfangen, uns trotzdem zu freuen, dann wird wirklich eine Substanz des Himmels mit ihm zusammen, das ist, ich sehe es so, wie wenn er da mit reinspringt, plumps, und alles verwandelt. Und das ist nicht immer sofort so, wisst ihr? Man ist nicht immer so. Manchmal ja. Aber über eine Sache solltest du dir immer im Klaren sein. Wenn er in eine Situation kommt, wird sie grundsätzlich verändert. Halleluja! Und deshalb kannst du dir jede Situation deines Lebens schon mal anfangen, jetzt vorzustellen, wo du denkst, da habe ich noch gar nicht drüber gejubelt. Und es kann auch was ganz Altes sein. Es muss gar nicht eine Jetzt-Situation sein. Es kann eine ewig alte Situation sein, die dich trotzdem noch belastet. Wo es wirklich diesen Jump braucht, dass er da reinkommt und das Ding einfach umdreht. Einfach umdreht. Halleluja. Halleluja. Und das kann nur er. Das kann nur er. Niemand anders kann das. Eine völlig aussichtslose Situation zu verändern, also ich weiß keinen, ich kenne nur ihn, der das kann. Und preis dem Herrn, er tut es auch. Versteht ihr? Er tut es auch. Oh, ist das nicht wunderbar. Wir haben einen guten Vater, einen wunderbaren Vater. Ich habe so diese Woche, nicht diese Woche, aber es ist immer wieder, was mich in meinem Herzen bewege, dieses Gebet aus dem Epheserbrief, wo Paulus betet, dass wir immer tiefer und immer besser unseren Vater kennenlernen. Und das ist so, desto, auch wie im Menschlichen, desto besser ich dich kennenlerne und sehe, wie dein Charakter ist, desto mehr vertraue ich dir, ja. Desto mehr kann ich dir anvertrauen, desto mehr weiß ich, womit ich rechne in der und der Situation. Und das ist auf der menschlichen Ebene. Menschen können uns immer wieder mal enttäuschen. Aber Gott enttäuscht nie. Und er möchte, dass wir ihn immer tiefer kennenlernen. Und ich habe einfach so darüber gedacht, da steht, Jesus Christus war das geschlachtete Lamm seit Anbeginn der Welt. Also seit Anbeginn der Welt wusste mein Vater, was passieren würde im Garten Eden. Und seit Anbeginn der Welt hat er diesen wunderbaren Plan und Jesus hatte dazu Ja gesagt, sein Leben für dich und für mich zu geben. Seit Anbeginn der Zeit, er hat mich erwählt. Er hat dich erwählt und er hat uns unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben. Und er hat jede Schmach und all das, was Jesus durchgemacht hat, das hat er aus Liebe für uns gemacht und aus Freude, er sagte, um der Freude willen, die bevor ihm stand. Und diese Freude bist du. Diese Freude bist du. Diese Freude bist du. Er liebt dich. Dieser Vater im Himmel liebt dich so sehr. Und er ist gut. Und er ist treu. Und er ist vertrauenswürdig. Er ist Liebe. Er ist Liebe. Auch wenn du jetzt etwas vermasselst oder egal was tust, er ist Liebe. Er ist Liebe. Er ist Liebe. Er ist nur gut. Und auch wenn Situationen in deinem Leben oder in meinem Leben so sind, wenn du deinen Vater kennst, wenn du auf dieses geschlachtete Lamm schaust, was Georg auch immer wieder in seinem Buch schreibt, dieses Lamm, was mitten in der Herrlichkeit vor dem Thron Gottes, Gottes Thron ist, dieses Lamm, wenn du darauf schaust, auf das schaust, auf diese Liebe, aus dieser Liebe, die ihr Leben für dich hingegeben hat, dann weißt du, dass jede Situation, die dir im Leben begegnet, wie auch immer die heißen mag, wie auch immer, dass die zum Besten dient, damit noch mehr seine Herrlichkeit, dein Charakter, noch eine neue Facette, wie er ist, in dieser Welt wird. Weil das ist sein Herzenswunsch unseres Vaters. Und er sagt, nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebe, sondern er lebt in mir. Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und ich glaube, desto mehr wir uns so geliebt von diesem wunderbaren Vater wissen, desto mehr können wir sagen, Herr, hier bin ich. Tue, was du willst, das sagt Maria Prean, das liebe ich, diesen Ausdruck. Tue mit mir, was du willst, wie du willst und wann du willst. Weil es ist nur gut. Weil du kennst deinen Vater immer mehr und du siehst, wie gut er ist und wie treu er ist. Er würde niemals etwas missbrauchen. Er ist nur gut. Und dann ist das so eine Leichtigkeit des Lebens. Und das ist, wenn man das so ein bisschen schmeckt, dann wird man immer durstiger und immer hungriger. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, Herr. Weil es gibt immer mehr und immer mehr und immer mehr, immer mehr. Wir sind eine neue Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die seit Anbeginn der Zeit bereits vorbereitet worden sind. Und das ist, überleg mal, du bist eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung ist etwas noch nie Dagewesenes. Etwas, wow. Nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Und du bist eine neue Schöpfung. Und indem du darüber meditierst, das ist so ein Geheimnis, und auf ihn schaust, passiert Verwandlung in deiner Seele. Du musst dich nicht mehr wie in der Psychologie ständig mit der Seele beschäftigen und sagen, oh, da ist noch was und da muss ich noch was und oh Schande und wie mache ich das und so. Nicht mehr ich lebe, ich habe, ich brauche, ich hatte, mir war's. Nicht mehr ich. Er lebt. Tauche hinein in diesen Strom der Liebe. Tauche hinein in ganz tief und schwimme in diesen Strom der Liebe. Es ist da. Es war immer schon da. Und jetzt gießt der Heilige Geist neu, frisch aus. Steig da hinein und schwimme, so leicht und fein. Lass alles los. Und indem wir schwimmen und schwimmen, lernen wir immer mehr unseren Vater kennenlernen. Und immer mehr werden wir verwandelt in das Ebenbild Christi. Nicht durch Werke, sondern indem wir unser Seins bewusst werden. Und das werden wir immer mehr. Und so verändern sich unsere Seele, so verändert sich unsere Umgebung. Und das ist ein Leben der Leichtigkeit, der Freude, der Dankbarkeit, der Schönheit. Und diese Schönheit kommt hervor. Und wir können nur leuchten und strahlen, so wie der Herr gesagt hat. Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir. Ist das nicht wunderbar? Und das ist so leicht. Aber es ist immer wieder eine Entscheidung. Ich möchte jetzt so ein Zeugnis sagen. Ich hatte eine sehr gute Bekannte über 30 Jahre, die hatte eine Sepsis und ist im Krankenhaus gekommen, war dement. Und die Ärzte haben gesagt, die Organe haben fast alle versagt. Sie ist aber noch beim Bewusstsein und wer möchte, kann sie besuchen. Ich bin dahin gefahren. Die ganze Familie war versammelt. Eine relativ große Familie. Und habe ich gesagt, Vater Jesus, ich möchte, dass du in diesen Raum betrittst. Nicht ich, Oliviera, sondern du, Jesus. Du, Jesus, du bist der Liebhaber dieser Menschen. Du berührst, du sprichst, du schaust. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich diese Menschen trösten soll oder was soll ich da sagen? Ich möchte mir auch nichts ausdenken, aber ich will dich loben und preisen, dass diese Situation zu deiner Ehre sein wird und dass diese Frau, die da in diesem Sterbebett liegt, dass sie in deine Arme kommt. Und das wirst du tun, weil du gehst jedem Menschen nach, weil du voller Liebe bist. Du kannst gar nicht anders. Und dann habe ich gesungen und bin dann in diesem Krankenhaus gefahren. Die Familie war da. Diese Bekannte von mir hieß Conny. Sie lag im Bett und ich habe mich daneben gesetzt und habe einfach so innerlich im Sprachen gebetet. Und sie starrte mich an. Und ich habe gesagt, Conny, erkennst du mich? Wenn du mich erkennst, bewege deinen kleinen Finger. Und sie hat so ganz schwach ihren Finger bewegt. Und ich habe ihr das Evangelium erzählt. Ich habe ihr von den offenen Armen des Vaters erzählt und dass Jesus da ist und dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Auf jeden Fall, diese Leute, die in diesem Zimmer waren, ich war so von der Liebe Gottes berührt, die fingen alle an zu weinen. Und Conny schaute mich an und ich habe gesagt, Conny, in deinem Herzen hast du alles verstanden und du hast Ja zu Jesus gesagt. Und sie hat ihr Finger bewegt. Und wir sind danach, dann kam eine Schwester und ein Pfleger und wollten sie noch einmal frisch machen. Wir sind dann alle aus dem Zimmer rausgekommen und ich bin mit diesen Menschen, die Tränen in den Augen hatten, rausgegangen und sie haben gesagt, wo hast du diese Worte gelernt? Ich habe gesagt, ich habe nirgends diese Worte gelernt. Aber es ist der Vater der Liebe. Es ist der Vater der Liebe, der in meinem Herzen Wohnung genommen hat. Und das ist der Ausdruck seiner Liebe, was durch mich fließen darf. Und wir haben gesagt, wir werden uns alle treffen nach der Beerdigung. Und ich weiß, Gott wird jeden Einzelnen aus dieser Familie in sein Reich mit Seilen der Liebe ziehen. Und wenn wir von dieser Liebe so berührt sind, dann sind wir so wie Kinder. Das ist alles leicht, es ist unkompliziert, es ist nicht mehr analytisch und schwierig, sondern es ist einfach und leicht. Und immer wieder sich dessen bewusst werden, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und in Kolosser steht es geschrieben, und trachtet nach dem, was droben ist. Wie wunderbar ist das, das ist mein Zuhause, das ist dein Zuhause. Warum trachten wir ständig, oh, da ist noch O und das noch B und das noch C und das ist, ja, wir sind da, weil Jesus durch uns diese Welt berühren möchte, diese Welt zu dem Herzen des Vaters ziehen möchte. Welch eine Liebe, da steht in Johannes geschrieben, der sein Leben für seine Freunde gibt. Wir sind seine Freunde, wir sind seine Brüder. Er ist unser Geliebter, wir sind seine Braut. Wie schön ist das, sich dessen immer bewusst zu werden. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mein Geliebter, er küsst mich mit dem Lippen seines Mundes. Wenn wir das Hohelied lesen, in diesem Bewusstsein, wir sind die Braut und er ist unser Geliebter. Und uns einfach mit unserem Geliebten Zeit nehmen, in seine Arme liegen, an seinem Herzen sein, seine kostbaren Worte hören. Wie gehen wir in dieser Welt? Als Geliebte und Geliebte lieben, Geliebte lieben. Und das ist einfach und leicht. Amen. Amen. Ich möchte nochmal die wohlbekannte Stelle, die ich auch letztes Mal in der Mache hatte, das war das die Offenbarung 2 und dort Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, einen weißen Stein. Preis den Herrn. Kannst du den mal ein bisschen rumgeben hier? Jeder kann sich da mal einen weißen Stein. Ich habe die extra mit Chlorbleiche gebleicht gestern, die waren nicht so weiß. Aber das Blut Jesu Christi wäscht weißer als der Schnee. Das ist nur ein Symbol. Bitte nimmt das nicht als Heiligtum, sondern es gibt hier weiße Steine. Ich möchte, dass ihr bei dem Wort bleibt. Einen weißen Stein, ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Vater Gott, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen für diese wunderbare Dein Wort, lieber Vater, und ich danke dir, Herr, für unsere Herzen, dass wir bereit sind, lieber Vater, mit dir eine Strecke zu gehen. Danke, lieber Vater, dass du uns an die Hand nimmst, lieber Vater, und dass du uns in die verborgenen Dinge gibst, Herr, in die verborgenen Geheimnisse unseres Herzens, lieber Vater, die wir da heben müssen, Herr, in Jesu Namen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo gibt es es geht hier um eine Namensänderung. Es geht hier um eine Namensänderung. Ich bin der Frank. Aber wie werde ich heißen? Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es wissen. Du bist Oliviera und du weißt noch nicht, wie du heißen wirst, aber der Herr wird es dir offenbaren und der Herr wird, Amen, dich hören, rufen mit deinem neuen Namen im Himmel und du wirst seine Stimme hören. Halleluja. Halleluja. Da war, und ich habe dann so durch die Bibel und so weiter, gibt es viele Sachen. Vielleicht kommen wir noch in der Zukunft noch zu einigen anderen Namen. So, aber heute, dieses Mal geht es mir um Jakob. Jakob wurde geboren als Zwillingsbruder von, Amen, als Zwillingsbruder von Esau wurde Jakob geboren. Und in dem Leib von der Rebekka, da waren, ich will auch einen Stein, in dem Leib der Rebekka, da waren, Dankeschön, da waren zwei Seelen, die da herangewachsen sind. Und der eine gegen den anderen und der eine gegen den anderen. Und sie können nicht ohne und sie können nicht miteinander. Das ist so bei Zwillingen. Und Rebekka hatte dann ein paar Namen bereit. Plötzlich, sie gebar einen kräftigen Mann, einen kräftigen Jungen. Und der war rot, der war voll behaart. Sie dachte, oh was? Der Rote, Esau, der Rote war's. Der Rote war zuerst geboren. Aber halt, noch nicht ganz fertig geboren. Da hing schon eine Hand an seiner Ferse. Die Hebamme hat gesehen, oh, da ist ja noch jemand drin. Und wir müssen da noch mal ran, Rebekka. Und dann geht das und sie gebar den zweiten Sohn. Und das war Jakob. Jakob, der Fersenhalter. Der Fersenhalter. Ein anderes Ding, der Betrüger. So sind Jakob und Esau aufgewachsen. Esau, der Erstgeborene, Isaak, hat einen erstgeborenen Sohn. Amen. Halleluja. Der kommt mit auf die Jagd. Dem zeige ich, was ein Mann wird. Und Jakob, wir lernen von der Bibel, er blieb bei seiner Mama. Er war häuslich. Er konnte kochen. Er konnte sammeln. Während der Esau, der ging jagen. Halleluja. Bogen schießen und treffen. Wunderbar. Und dann geht es weiter. Irgendwie Jakob, bisschen aus der Bibel können wir dazwischen lesen. Steht nicht genau geschrieben, aber wer ein aufmerksamer Leser merkt es schon, dass die Rebekka aus einem Stall kommt, der nicht immer so ganz einwandfrei war. Ja? Rebekka war nämlich auch so ein bisschen crooked unterwegs. Ja, aber trotzdem, sie war die Frau des Isaak und sie hat sich da so richtig eingefügt in das neue Leben, als Frau von Isaak. So, ich muss immer ein bisschen sehen, dass ich mich nicht übertüdel, wegen der Zeit so, aber das braucht ein bisschen Zeit. Gut, und jetzt kommt, manchmal, könnt ihr euch das vorstellen? Mein Spielzeug ist wieder weg, jemand hat das geklaut. Du, Jakob, hat mein Spielzeug geklaut. Ich glaube, dass solche Situationen relativ häufig da waren, zu Hause. Ja? Und Jakob ging immer zu Mama. Ja? Immer zu Mama, versteckt. Ich hab sein Spielzeug nicht. Und dann sieht man hier irgendwas dahinter. Ich hab das gar nicht. Ja? Das ist so die Situation, so wurden sie groß und so weiter. Irgendwann kam der Esau von der Jagd zurück. Isaak, Esau, Männer auf der Jagd, Amen. Halleluja. Und dann war er plötzlich tierisch hungrig. Und er sah, lecker Mahlzeit, Linsensuppe, Halleluja. Esau sagt, ich will das Rote da. War wohl seine Lieblingsfarbe. Aber wichtig war, dass irgendwas auf dem Teller war. Gib mir das Rote da. Und Jakob hat gesagt, ich will einen Deal. Ich möchte das Erstgeburtsrecht. Ist das okay für dich? Du kriegst alles, wenn ich nur das Rote da kriege. Linsensuppe. So, mach Deal dann, sag ich mal. Der Deal ist fertig. Esau hat das nicht interessiert. Er wusste ja ganz genau, ich bin der Liebling meines Vaters. Wenn irgendwann die Zeit gekommen ist, wird er mich rufen und nicht Crooked Esau, Jakob, ja? Da wird er mich rufen. So, gesagt, getan. Irgendwann kam die Zeit. Irgendwann kommt die Zeit. Da wird abgerechnet. Aber Rebekka hat schon mit Isaak gesprochen. Und sie hat davon Wind bekommen. Dein Vater wird kommen und wird Esau heimsuchen, aber ich will dir was sagen. Jetzt ganz schnell. Dein Vater kann nicht mehr richtig gucken. Und wir machen da was. Wir drehen da ein Ding zusammen. Ich möchte, dass du das Erstgeburtsrecht kriegst. Und er sagt, ja, das habe ich ja auch schon. Und dann will ich auch noch den Erstgeburtssegen nehmen. Okay. Die ging dann so. Und während der Isaak gesagt, mein Bester, geh doch mal noch mal jagen, ich kann nicht mehr so gut gucken, aber richte mir doch ein richtig gutes Wildbrett, so ein richtig Hirsch oder sowas, ja? Mit Preiselbeeren und so weiter und Klößchen und Rotkohl und das mochte er Und er wusste ganz genau, der Esau wusste ganz genau, was kommt jetzt. Er schickt mich jagen, ich richte ihm ein Wildbrett her und er wird mich segnen. Pustekuchen. Amen. Pustekuchen. Vorher hat Rebekka den Jakob verkleidet und ihn eingeschleust und hat gesagt, du pass mal auf, hier ist so ein bisschen Haare, da kannst du ihm das sagen. Er wird das schon sehen, dass du das nicht bist, aber komm, ein Versuch ist es wert. So, und irgendwie Isaak blind, oh, du siehst, ja, passt schon, passt schon, aber deine Stimme ist egal, du bist Esau. Und dann gibt er ihnen den Erstgeburtssegen. Was das nun ist, könnt ihr dann später nachlesen oder nochmal eine Predigt oder sonst was. Aber dann ist er mit dem Segen in großer Gefahr. Denn jetzt hört das Spiel auf. Vorher war das ein Deal zwischen einer Linsensuppe und einem Erstgeburtssegen. Und jetzt muss gehandelt werden. Du pass auf, geh schnell, pack deine Sachen und nimm deinen Erstgeburtssegen und verschwinde zu meinem Bruder ein paar tausend Kilometer nach rechts. So, der Esau kommt von der Jagd und sagt, hey Daddy, ich hab hier, was du willst und das wird richtig gut schmecken. Isaak war von den Socken, er sagte, was? Hold on. Ich hatte doch eben schon das Gespräch mit dir. Da sagte Esau, halt stopp, nicht mit mir, mit meinem Bruder. Was hat er gemacht? Oh, ich habe ihm jetzt den Erstgeburtssegen gegeben. Den Erstgeburtssegen dem Jakob gegeben, dem Fersenhalter, dem Betrüger. Und durch die Hintertür des Zeltes, er läuft mit einem Bündel, in dem Bündel sein Erstgeburtssegen. Er läuft und es wird Nacht und es wird Tag und es wird Nacht und es wird Tag. Kein Taxi fährt, keine Karawane. Und plötzlich erfindet da irgendwie auf der Planenstraße nichts anderes und fällt in einen tiefen Schlaf. Er schläft ein und gerade kann er sich noch einen Stein zurechtlegen, damit er sich irgendwie dranlehnen kann. Und er war wie narkotisiert. Und plötzlich kam es in seinem inneren Auge. Da gab es die Vision. Da gab es einen Traum. Es gibt viele Menschen, die träumen und diese Träume sind prophetisch. Bei ihm war das ein prophetischer Traum. Er sah, eine Leiter wurde aufgestellt. Engel rauf und runter. Und oben, Wichtigstes, wir denken immer nur die Engel rauf und runter, tralala. Aber oben, da sprach jemand mit ihm. Das war der allmächtige Gott. Da war der allmächtige Gott. Er sprach mit dem da unten, auf dem Stein liegend. Er war fett narkotisiert. Er konnte sich gar nicht bewegen. Er musste das Wort des Herrn hören. Irgendwann steht er auf und sagt, was war das denn jetzt hier? Er hatte sich gefürchtet, spricht die Bibel. Er hatte sich gefürchtet. Und dann wusste er ganz genau, hier geht es ein Portal zur Herrlichkeit. Hier wohnt der Herr. Hier ist das Haus Gottes. Hier gibt es Engel, die rauf und runter rutschen. Hier spricht derjenige mit mir. Halleluja. Und das erste Mal, was Menschen dir sagen mit deinem Erstgeburtsrecht, das erste Mal in seinem Leben hat er eine göttliche Bestätigung bekommen. Es war eine tolle Sache. Gott hat ihm da richtig diese Sache, dieses Erstgeburtsrecht bestätigt. Er geht weiter, geht zu Laban und so weiter. Ich will das ganz kurz machen, wegen der Zeit auch. Auf jeden Fall, er geht Laban, er feilscht mit ihm, ich will deine Rebekka haben, nicht Rebekka, wie heißt sie? Rahel wollte haben, Lea kriegt er untergeschoben. Ende vom Lied, 20 Jahre harte Arbeit. 20 Jahre harte Arbeit. So, und er dachte jetzt hier, das ist mein Kingdom, das ist mein Königreich. Der hatte gedacht, ich gehe jetzt mit meinen 12 Hanseln wieder zurück oder so. Ich glaube, ein, zwei Leute sind noch in Kanaan wohl geboren worden. So, aber dann ging er zurück. Aber dann hat er gesagt, aber eine Sache muss noch validiert werden. Eine Sache muss noch validiert werden. Ich gehe jetzt, ich schicke Boten zu Esau. Und da kann ich und werde ich vermutlich mein Leben verlieren. Deswegen, er hat seine Kinder hübsch aufgeteilt, rechts zur Rechten, sechs zur Linken. Frauen und Tiere und alles drum und dran. Und er hat immer schwallartig ein paar Geschenke. Da ein paar Kamele, da ein paar Schafe und so weiter. Damit er seinen Bruder versöhnen kann. Bei Gott ist das bestätigt. Aber was sagt dein Nächster? Was sagt der, dem du übers Ohr gehauen hast? Das muss validiert werden. Das muss anerkannt werden. Und je näher er kam, er schickt Boten raus und die Boten kommen zurück. Dein Bruder? Ja, wir wollten ihn, aber der ist schon auf dem Weg. Der kommt mit 400 Leuten. Das ist so ein Roter, ja? Huh, der Rote kommt. Glaubt ihr das? Jakob war am letzten Tag seines Lebens. Jakob war das letzte Tag am Leben. Und dann, Tag bevor er mit dem Roten, am Roten sein Erstgeburtsrecht und am Roten sein Leben verloren hat, Tag davor, schickt er seine Leute rüber, über den Fluss, über den Jabbok. Und er blieb zurück. Leute haben das von Ferne gesehen. Da war noch einer. Mit dem hat er plötzlich angefangen zu ringen. Und er rang und er rang und er rang. Und er ließ sich nicht unterkriegen. Und zum Schluss, die ganze Nacht. Manchmal dauert das eine ganze Nacht, um das validiert zu bekommen. Manchmal der Teufel kommt und will das dir rauben. Und eine ganze Nacht dauert es Kampf. Im Gebet, in dieser Weise, hat aber nicht gegen den Teufel gekämpft, sondern er hat gegen den allmächtigen Gott gekämpft. Er hat gegen den allmächtigen Gott. Herr, ich brauche deine Ratifizierung. Soll das gewesen sein? Okay, dann segne mich jetzt und dann bin ich erledigt. Es ist okay. Und er hat den Engel am Revers gepackt, denn der wollte gleich abziehen. Der wollte, es war Morgensröte, und er wollte abziehen. Und dann plötzlich, ich lasse dich nicht gehen. Ich lasse dich nicht gehen. Mit letzter Kraft, wenn du mich nicht segnest. Der Engel fragt, zeig mir mal deine Urkunde. Was steht denn da drauf? Was steht denn auf deiner Urkunde für einen Namen drauf? Jakob hat gesagt, hallo, warum? Da steht Jakob, da steht meine Identität drauf. Ich habe das Haus verlassen, aber ich habe meine Identität immer mitgenommen. Da steht meine Identität drauf. Da steht deine Identität drauf. Hier auf diesem Erstgeburtsrecht. Dieses Erstgeburtsrecht ist für Jakob den Betrüger. Halleluja. Da war die Identität. Wir haben in den letzten paar Tagen immer mal wieder über die väterliche und die Identität bekommen. Wir haben über Waisenkindschaft gesprochen. Hier war die Identität, die er mitgenommen hatte. Und der Engel des Herrn sagte, streich den Namen raus. Du kriegst ein völlig neues Leben von mir. Du kriegst einen neuen Namen. Halleluja. Er hat den Namen bekommen, Israel. Denn du hast mit Menschen gekämpft und du hast mit Gott gekämpft. Du hast gewonnen. Du wolltest den Erstgeburtsreden. Du warst so ein kleiner Fersenhalter, ja, aber du wolltest das Wichtigste. Und das habe ich dir gegeben. Du hast den Segen ratifiziert von Gott. Am Bethel, an dem Haus, wo der Leiter stand, Und am Jabok, wo er gekämpft hat, wo er sich das eingefordert hat, am nächsten Tag kommt sein Bruder, der Rote kommt. Da Jakob war am Ende. Er hat seine Hüfte hinter sich hergeschlossen. Er war am Ende. Und da kommt der Rote, da kommt Esau, sein Bruder. Und Esau, voller Barmherzigkeit, kommt und fällt seinem Bruder um die Arme, in den Arm und freut sich, dass sie wieder zusammen sind. Ende vom Lied. Ich möchte sagen, hier ist dein Erstgeburtsrecht. Das ist nur ein Symbol. Bitte vergiss das nicht. Aber es wird, wenn du durchhältst, wenn du bis durchhältst, bis hinter die Linie, wenn du durchhältst, da wird dir ein Stein gegeben. Ein Stein mit deinem Namen drauf. Und den du kennst. Du kennst die Worte des Herrn. Du kennst die Stimme des Herrn. Du wirst dem Herrn folgen, wenn dein Name aufgerufen wird. An dieser Stelle erstmal ein Amen. Amen. Was für ein Leben und was für Höhen und Tiefen, zum Beispiel von diesem Jakob. Um mal die Kurve zu dem zu kriegen, was ich sagen möchte. Was für ein Auf und Ab sozusagen. Da sucht man sich da seine Rahel aus und dann wird man da wieder betrogen und dann wartet man wieder und dann, ach, das Spiel, das steht ja sogar, dass Laban ihn immer, das immer wieder sozusagen verändert hat. Also diese Betrügerei, die eben in diesem labanischen Haus scheinbar gang und gäbe war und die Rebekka vielleicht auch zum Teil sogar noch mitgenommen hat, die hatte eben Auswirkungen auf dieses Gesamtgeschehen dieser beiden Kinder. Und trotzdem hatte Gott einen Plan mit Jakob. Und obwohl der das doch eigentlich mehr oder weniger sich selbst erstmal sozusagen so an sich gerissen hat, also da war ja nicht, bevor Esau kam, ne? Und dieses Linsengericht wollte, da war ja nicht eine Stimme vom Himmel, hurra, wenn der jetzt gleich kommt, dann musst du mit dem so und so reden und dann kriegst du das Erstgeburtsrecht und die Sache erledigt. So war das nicht. Der hat aus eigener Kraft mit eigenen Überlegungen sich das da geklaut, sag ich jetzt mal. Und jetzt müsst ihr mal euren Gott angucken. Da würde man doch jetzt denken, nee. Also nee. Also so geht das hier einfach nicht. Man kann sich doch nicht einfach etwas nehmen, was einem sowieso schon mal gar nicht gehört. Also so standardmäßig meine ich, wegen der, ne? Und dann erwartet man auch noch den Segen, ja? Und dann kriegt man den auch noch. Versteht ihr? Ich habe mal, bei Josef fand ich das ein bisschen ähnlich, vielleicht nicht die Parallelgeschichte, aber Josef hat auch so ein Leben durchgemacht, ja? Ja, also Liebling des Papas, ne? Und dann schicker Mantel und dann waren die da alle eifersüchtig und dann schmeißen die den da in so eine Zisterne. Der denkt, ich stirbt dann natürlich doch nicht, weil der wird dann da rausgeholt und dann geht's nach Ägypten. Und dann denkt man, okay, jetzt ist hier in Ägypten, ist er zwar Sklave, aber hat also immer wieder, also bei Josef war das ja immer wieder so, Katastrophe, Rettung. Dann nächste Katastrophe, Sklave. Dann steigt er da wieder auf, ist er so ein total wichtiger Sklave dann da, ne? Und dann kommt die Frau von Potiphar. Katastrophe. Dann kommt Gefängnis. Erstmal wieder ganz unten, dann wird er wieder Aufseher im Gefängnis, wieder da oben. Und dann denkst du, so, jetzt habe ich da einen Traum. Hatten die ja da dieser Bäcker und der andere hatte da ja einen Traum. Und dann deute ich das und dann komme ich hier raus. Wieder unten, ja? Und doch ist sein Leben, Gott hat ja einen Plan, ne? Ist das komplett so gekommen, wie Gott das ganz am Anfang in dem Traum, den Josef hatte, als er noch Liebling des Papas war, mit diesem Mantel da und so, ist das ja zustande gekommen. Die Brüder sind nach Ägypten gekommen, die sind ihm da um den Hals gefallen, obwohl die ihn vorher ja eigentlich ermorden wollten. Na, wollten sie ja. Also wirklich. Und ja, da sind viele gute Sachen rausgekommen. Man könnte sagen, das ist eine Goldgeschichte. Richtig? Das ist eine Goldgeschichte. Das ist eine Scheißgeschichte und es ist eine Goldgeschichte. Richtig? Und so ist manchmal auch unser Leben. Das manchmal ist das schön, deswegen habe ich hier so ein paar Sachen mitgebracht. Es gibt so ein paar schöne Sachen in unserem Leben, die einfach nur lecker sind. Schön, lecker, angenehm. So, dann gibt es aber, ich habe hier Pflaster mitgebracht, das steht für Schmerzen jeder Art und Größe. Gibt es auch, ne, in unserem Leben. Taschentücher. Es gibt nicht nur Schmerzen, es gibt auch viel Sachen, die nicht getröstet wurden. Sachen, die noch auch irgendwie schmerzen, aber nicht körperlich, sondern auf eine andere Art und Weise. Und ich habe hier ein Thermometer. Das soll symbolisieren, dass manchmal, es gibt so heiß in unserem Leben, ne? So richtig schön das Wetter ist, ne? 30 Grad, hurra. Und dann gibt es auch minus 20. Und das sind genau die Zeiten, die wir nicht so schön finden. Deswegen, das Thermometer kann hier alles sein, ja? Die Süßigkeiten übrigens auch. Sie könnten nämlich auch bedeuten, das ist immer an meinem Leben vorübergegangen. Es gibt gar keine guten Seiten in meinem Leben, in meinem alten Leben. Versteht ihr? Es geht mit jedem, was ich hier hin tue. Okay, gibt es immer zwei Seiten. So, dann habe ich noch, was habe ich denn hier noch? Ach so, hier habe ich noch ein Tier mitgebracht, weil das ja manchmal so ist, wenn einen dann keiner liebt, ein Pferd. Ich habe das jetzt unwichtig. Also, wenn, es kann ja sein, dass mich keiner geliebt hat, aber mein Tier, das hat mich geliebt. Es kann auch sein, ich habe mir ein Tier gewünscht und ich habe nie eins gekriegt. Schmerz. Ja? Ich hatte jetzt keine vernünftige Blume. Deswegen habe ich mal dieses Gestrüpp hier mitgebracht. Also, das steht für, also, tut mir leid, aber das steht für was Schönes, okay? Aber was mit der Natur zu tun hat, ja? Also manchmal ist es ja einfach so, dass wir auch in der Natur noch was Schönes finden, wenn aber vielleicht, sagen wir mal, das Familiensystem ist kacke, aber das hat uns irgendwie befriedet oder wie auch immer. Deswegen habe ich das hier auch so, das, ich hatte da gerade nichts Besseres. Und natürlich habe ich einen Stein mitgebracht, das war der hier so ein Geräusch gemacht hat. Das sind diese Steine, von denen wir das Gefühl haben, dass die ständig in unserem Weg, in unseren Weg gelegt wurden, um uns das Leben nicht leicht und schön und süß zu machen, sondern eben schwer. Ja? So, und ich habe noch ein Herz dabei, das die Liebe Gottes symbolisieren soll. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wie kann man aus so viel unterschiedlichen Zutaten überhaupt irgendetwas Goldenes oder was Schönes oder was Leckeres oder wie auch immer du das beschreiben möchtest, überhaupt machen? Menschlich gesehen ist das unmöglich. Also Meisterköche, da hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, die können ja manchmal aus komischen Zutaten, also die so irgendwie so wild zusammengewürfelt sind, wo mir nichts zu einfallen würde, ja. Also ich kann schon kochen, aber da fällt mir dann gar nichts zu ein. Und da würde ich denken, nee, also die Zutat, die lassen wir mal weg, die auch. Und dann könnte ich daraus was kochen. Was Leckeres, versteht ihr? Und so gehen wir manchmal mit unserem Leben um. Das hättest du mir ja auch mal ersparen können, ne? Gott. Und das sowieso. Und die da, also ich will jetzt nicht sagen danke, weil das wäre zynisch, das hättest du mir definitiv ersparen können. Das kann ich einfach nichts Gutes dran finden. Gar nichts. Und ich will das auch nicht. Und ich hatte euch, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, dass ich dieses Buch gesehen habe, dieses aufgeschlagene Buch, und wo Gott wirklich möchte, dass auf jede Seite, ja, auf jede Seite deines Lebens seine Liebe drauf scheinen sollte. Muss eigentlich sogar. Aber wir sind oft so, dass wir in unserem Denken, das hättest du mir ersparen können, das hättest du mir ersparen können. Und darüber bin ich eigentlich auch nicht glücklich. Diese Haltung, die wir da an den Tag legen und die vielleicht auch so ein Jakob zwischendurch ja auch mal auf seinem Weg hatte oder auch ein Josef, die sind dann irgendwann alle umgekehrt, denn ist ja was Gutes bei rausgekommen. Diese Haltung, die macht was mit deinem Leben. Die hält dich nämlich gefangen und versklavt auch, weil du tatsächlich zu Gott sagst, dass er das einfach scheiße zusammengestellt hat, um jetzt mal so richtig krassen Ausdruck zu bringen. Also so nach dem Motto, ist doch klar, wenn du sagst, das kannst du mir ersparen können, dann sagst du mit ihm ganz klar, dass da, nee. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, ich lese mal aus, das ist eine Übersetzung, die heißt das Buch, ja, Römer 8, 28. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, und da gehören wir hoffentlich alle zu, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Alle Lebensumstände am Ende zum Guten mitwirken sollen oder dürfen oder können, drück das aus, wie du willst. Epheser 5,20 sagt alle Zeit Dank für alles dem Vater. Also danke, nicht, ja? Und es geht auch nicht darum, dass wir für etwas danken im Sinne von danke, dass das so richtig schön wehgetan hat. Das war richtig schön, das brauche ich auch unbedingt nochmal. Das ist super, das meine ich nicht, okay? Aber was ich meine ist, dass etwas hier raufscheinen muss. Und das war das, was ich vorhin auch im Lobpreis so, wisst ihr, wenn Gott in eine Situation reinkommt, dann verwandelt sich etwas, was sich hier im Irdischen für dich wie Schmerz angefühlt hat, verwandelt er, nicht, dass du dich nicht mehr erinnern kannst daran, du kannst dich noch daran erinnern, aber das, was du, dieses Gefühlsdingsbums da sozusagen, das verändert er. Du kannst das noch ansteuern, aber du kannst das Ungute, was dahinter ist, nämlich dann nicht mehr ansteuern. Und deshalb ist das total wichtig, dass wir diese Dinge wirklich Gott bringen. Und an dieser Stelle geht es ja hier darum, erstens sollen die mitwirken und zweitens sollen wir Dank sagen. Aber wir sagen ganz oft für bestimmte Dinge überhaupt nicht Dank. Also das ist ja gerade das Problem, dass wir für die Steine dann einfach nicht danken, sondern wir bleiben in diesem Beschwerdeverfahren sozusagen. Und da müssen wir raus. Wer Dank opfert, ich lese nochmal nach das Buch, wer Dank opfert, der preist mich, ja? Das ist Psalm 50, Vers 23. Wessen Opfer jedoch im Dank besteht, der ehrt mich. Ja, er bereitet den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Da wird ein Weg bereitet, wenn du dankst. Und ich habe mal so ein paar Sachen angeguckt von Jesus oder von Paulus und auch von Daniel. Also Jesus hat da eine riesige Menschenmenge vor sich. Die sind hungrig und die haben da insgesamt 5 Brote und 2 Fische. Und es ist logisch, das kann ja nicht reichen. Ja, das ist ja ganz klar. Aber was macht Jesus? Jesus geht nicht... Okay, gib mir mal die 5 Brote und die 2 Fische. Gib mir jetzt zu meinem Vater. Vater, also es ist ja wohl ganz offensichtlich, 5 Brote und 2 Fische, ja? Und du erzählst hier immer was von Überfluss und so. Und überhaupt, kannst du mir jetzt mal bitte sagen, wie ich das hier jetzt hinkriegen soll? So sind wir auch manchmal, ja? So. Nee, wisst ihr, was der macht? Der hält das in der Hand. Der dankt, ich lese mal, dann nahm er, Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat Gott um Segen für das Essen. Oder dankte ihm, je nach der Übersetzung. Ne? Mehr hat der gar nicht gemacht. Danke. Super. Und dann hat er Gott einfach wirken lassen. Und die haben alle was zu essen gekriegt. Halleluja. Und als Judas ihn verraten hatte, ja, ich meine, was ist denn das für eine Situation? Das musst du dir mal in deinem Leben vorstellen. Also der verrät ihn, also das ist ja irgendwie wirklich nicht schön, oder? Das waren ja seine Freunde. Und einer verrät ihn jetzt auch wirklich in echt, also hallo. Da nahm er den Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, nämlich dafür, dass er daran gehängt wird, er dankte einfach. Und das brachte schlussendlich den Sieg hervor. Ja. Bei der Auferweckung von Lazarus ist da auch so eine Situation. Alles ist da am Rumheulen. Maria ist auch not amused, weil er ja zu spät kommt. Also so ein total, wisst ihr, so eine Mischung aus Trauer und Gemecker. Ja. So ganz ungute Situation eigentlich. Da hoben sie den Grabstein weg. Jesus richtet seine Augen nach oben und sagt, Vater, ich danke dir. Versteht ihr? Nicht, oh ja, stimmt, oh, guck dir das hier an und Lazarus ist tot und schlimm und die heult und die ist unzufrieden und überhaupt müssen wir mal kurz erstmal diskutieren, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ja? Nee, der dankt einfach und sagt, Vater, ich danke dir, weil du meine Bitte erhört hast. Aha. Ich weiß, dass dein Ohr mir immer zugewandt ist. Dennoch spreche ich das hier aus, wegen der vielen Menschen, die sich hier befinden. Zack. Das kannst du dir auch angewöhnen, über richtigen Misssituationen einfach mal das genaue Gegenteil von dem zu tun, was man da standardmäßig als Mensch so drinne tut, einfach mal zu sagen, so, und jetzt werde ich danken und jetzt werde ich jubilieren und jetzt werde ich die Situation Gott hinlegen und soll der doch einfach was damit machen. Denn die haben hier bei Lazarus eigentlich, die haben ja gar nichts getan, die haben nur den Stein weggerollt. Bei den Fischen ist auch nicht irgendwie ein Koch gekommen und hat da keine Ahnung. Oder, wisst ihr, das hat ja Gott gemacht, oder? Das hat Gott gemacht. Das war er. Die Haltung war aber entscheidend. Die Jesus-Haltung war total entscheidend. Ja? Paulus ist da im Schiffbruch da, die sind da unterwegs und in der Syrte volle Kanne, das regnet und das stürmt und das Schiff bricht auseinander und haben schon alles runtergeschmissen und völlig fertig, die Leute. Nimmt er das Brot, dankt Gott, also nicht einfach nur so, weil die jetzt was zu essen kriegen, weil denen ist sowieso schlecht, ist auch eine schwierige Situation, deswegen haben die ja auch nichts gegessen, bricht es und dann fangen, also er feierte mit denen Abendmahl und dann fangen die an zu essen. Das ist auch so eine Situation, wo du denkst, hä, was soll das denn jetzt? Ey Leute, wir gehen unter. Also echt jetzt noch Abendmahl? Ey, mir ist eh schon schlecht. Versteht ihr? Was soll das denn bringen? Aber Paulus wusste, dass da Kraft drauf ist. Und das hatte er vorher, vor seiner Abreise, sowieso schon gemerkt, dass ja dieser eine da aus dem Fenster gefallen und so. Da hat er das ja sowieso schon, auch schon nochmal so deutlich gecheckt, was da überhaupt für eine Kraft hinter ist. Und dachte, pass auf, das machen wir jetzt. Das ist das totale Gegenteil von dem, was man standardmäßig machen würde in einer Situation. Und Daniel in der Löwengrube ist auch so eine Geschichte, nur mal so, dass ihr so ein paar Mal so habt. Da hat ja die wollten ja, dass der Daniel wegkommt, ne? Der ist ja da zu wichtig und zu sehr aufgestiegen da in diesem Reich da in Babylon. Und dann hatten sie sich überlegt, dass man einen Monat lang keine Bitte an irgendeinen anderen Menschen als an den König richten darf. Okay, und Daniel hatte ja eine Gewohnheit, nämlich immer zu Gott zu beten und so. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt, dieses da, unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie, betete und dankte vor seinem Gott. Ganz so, wie er es vorher immer getan hat. Ja. Und er ist in der Löwengrube nicht aufgefressen worden. Also die danach da reingeschmissen wurden, sind ja mit Haut und Haaren, mit der ganzen Familie, die Löwen waren hungrig. Ja? Daniel hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Davon nicht. Und das ist das, was ich euch mitgeben will, dass wir wirklich an so einen Punkt kommen mit dem Herrn, dass wir sagen, okay, ich kann das hier nicht ändern. Ich nicht. Du aber schon. Und insofern gebe ich es dir und ich danke dir sogar, dass das in meinem Leben vorgekommen ist. Und dass du, wenn du das verwandelt hast und alles zusammen verwandelt hast, hier ein Goldklumpen liegt. Um jetzt mal in irgendeinem Bild zu bleiben, ja? Oder ein schönes Blumenbouquet oder stell dir vor, was du willst, ja? Dankbarkeit, habe ich mir hier aufgeschrieben, befreit uns von dem Einfluss, den Anstoß und Bitterkeit sonst auf uns hätten. Dankbarkeit befreit uns von dem Einfluss, den der Anstoß oder Bitterkeit sonst auf uns hätten. Das ist wirklich so. Solange dieser Schmerz von gestern noch dein Heute bestimmt, solange ist es nicht erlöst. Ganz einfach. Also ist Danksagung auch ein Opfer, spricht die Bibel auch von. Und wir danken nicht für die Werke des Teufels, darüber habe ich schon gesprochen, sondern wir danken Gott, dass er aus den Werken des Teufels in unserem Leben Gold machen kann. Dafür danken wir ja schlussendlich. Halleluja. Und wir sind dankbar für einen souveränen Gott, der in der Lage ist, eine böse Sache vom Feind in etwas Gutes zu verwandeln. Und da setzen wir unser Vertrauen rein. Und das können ja ganz unterschiedliche, das können komplizierte Familiengeschichten sein. Das können Schmerzen sein, die Menschen uns zugefügt haben. Das kann Ablehnung in welcher Form auch immer sein. Alles Mögliche, versteht ihr, was wir da so erlebt haben. Er macht aus Asche Schönheit, weil er es kann. Und in Jesaja 61, das kennt ihr, ne? Also der Geist des Herrn ist auf mir und so. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, den Blinden, dass sie sehen und so weiter und so weiter. Was ist denn eine frohe Botschaft für einen, der, ne? Was ist denn eine frohe Botschaft für jemand, der das da, es gab ja auch ein paar gute Sachen, ne? Es gab auch gute Sachen in meinem Leben, so, ne? Aber was ist denn gut oder was ist denn eine gute Botschaft für jemand, der das da alles durchgemacht hat? Versteht ihr? Dass einer gekommen ist, der das da verändern kann. Das ist die gute Botschaft, ja. Und Dankbarkeit ist deshalb wie eine Waffe oder wie eine Strategie, die bösen Dinge, die schweren Dinge unseres Lebens von Gott in Schönheit verwandeln zu lassen. Und der Strom der Liebe, der im Moment so stark fließt, der spült im Moment auch Sachen hoch, ja, die einfach mal an die Oberfläche kommen müssen. Dinge, von denen wir gesagt haben, na, das nicht und das nicht, das ja, das auch nicht. Und dann spült er das hoch. Und dann ist das nicht dazu da, damit du dich jetzt wieder erneut aufregst oder mit deinem Nachbarn dich darüber unterhältst, wie unglaublich bescheuert dein Leben war, bevor du zu Jesus gefunden hast, sondern dass wir uns gegebenenfalls gemeinsam auf den Weg machen und diese Dinge wirklich da an dieser Müllhalde, sag ich mal, abladen. Das ist ein Platz, an dem du alles abladen kannst. In der Hoffnung, und jetzt meine ich natürlich biblische Hoffnung, die ja nicht zu Schande gemacht wird, sondern eine Hoffnung, von der wir genau wissen, wenn wir es da hingeben und aufhören, darüber rumzumeckern und rumzunerven, dass er das verändert. Halleluja. Und dann kann da ein Leben wie ein Josef-Leben da rauskommen oder wie ein Jakob-Leben oder wie ein wie auch immer Leben. Und es wird dabei herauskommen. Er steht wirklich mit ausgebreiteten Armen da und sagt, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Komm zu mir, lass dich trösten. Komm zu mir und bring dir den gesamten Müll deines Lebens. Und ich mach daraus was Neues. Und ich mach daraus was Neues. Und es ist also, wir werden manchmal unser ganzes Leben noch brauchen, bis wir manchmal noch tiefste Tiefen ausgraben. Das sind ja hier nur so ein paar Teile, die ich so mitgebracht habe. Aber manchmal besteht das Leben aus sehr, sehr vielen Einzelteilen. Und manchmal hat man auch Dinge so weit vergraben. Das ist eine dieser Strategien, ne, die wir so haben. Na, wir beten dann noch so für so ein Problem, aber danken schon mal nicht, ist klar. Oder wir vergeben nicht, weil das war, hat ja auch so wehgetan. Und wisst ihr, so diese ganzen Sachen. Und vergessen eigentlich, dass wir das loslassen müssen, damit er da drauf scheinen kann. Und für diesen kurzen Moment wird diese Sache auch bestimmt noch einmal wehtun. Das ist so, weil sie nämlich hochkommt. Aber das macht nichts. Vater, und jetzt bete ich einfach für uns, dass wenn du uns jetzt auch an manch, vielleicht hast du uns an das eine oder das andere unseres Lebens erinnert, wo wir so durchgegangen sind, als Kinder, als Jugendliche, da wo vielleicht unsere Eltern absolut 0,0 nett zu uns waren. Vielleicht sind wir sogar missbraucht worden. Vielleicht haben Menschen sich komplett gegen uns gestellt. Ganze Familien sind auseinandergerissen worden durch Scheidung. Oder es war Krankheit im System. Oder es ist immer noch Krankheit im System. Oder es war irgendwie eine Mutter, die so vom Stamme Nimm war, dass man selbst gar nicht atmen konnte. Alles, was du hochspülst, Herr, lass es uns in diesem Moment wirklich zu dir, bei dir ablegen. Dir einfach hinhalten. Einfach hinhalten, dass du es nehmen kannst. Und dass du in uns sozusagen diese Gewissheit wachsen lässt, dass wenn wir es dir hinhalten und es nicht mehr festhalten, um zum Beispiel dem anderen gegebenenfalls irgendwann mal eins über die Rübe zu hauen, also, dass wenn wir es hinhalten, wenn wir es dir geben, loslassen, dass du es in unserem Leben gut machst, dass du es gut machst, dass du es einfach gut machst. Wenn du so eine Sache sozusagen jetzt, wenn die wirklich bei dir vor Augen ist, ja, dann halt sie ihm hin. Halt sie Gott hin. Das kann eine Jetzt-Situation sein und das kann eine Situation sein, die kann ganz, ganz alt sein. Halt sie ihm hin und glaub, dass er wirklich in die Situation reinkommt, reinspringt, und sie verwandelt. Einfach verwandelt. dass er dich tröstet an einer Stelle, wo gar kein Trost hingekommen ist. Dass er dir Zuspruch gibt, da wo du abgelehnt wurdest. Dass er verbindet, da wo Dinge völlig zerbrochen waren. Vater, wir danken dir einfach, dass du mit deiner Liebe kommst, die so zart und so mitfühlend ist. Du bist nicht der, der darüber rumschimpft oder der uns irgendwelche Vorwürfe macht oder so, dass wir das da irgendwie vermasselt haben oder nicht hingekriegt haben, sondern du bist froh, wenn wir mit diesen ganzen kaputten Teddys sozusagen zu dir kommen und dich bitten, dass du das heiligst, dass du das reinigst, dass du das heil machst, dass du Dinge wirklich auch, ja, Schmerzen wegnimmst und dass dieses wunderbare Leben, was du uns versprochen hast, dass das dort seine Wirksamkeit bekommt an diesen Orten, wo es für uns so schwer war. Ich danke dir einfach, dass du es tust und dass du uns auch die ganze nächste Woche noch erinnerst an diese Dinge. Immer wieder, dass wir es zulassen, dass das hochspülen kann. Und dass wir lernen, dass wir wirklich lernen, Danke zu sagen. Nicht Danke für die Unmöglichkeiten des Feindes, sondern Danke, dass du das änderst. Danke, dass du daraus, aus dieser Asche, tatsächlich Schönheit machst und befreist und wirklich wir wieder atmen können, wir wieder fröhlich sein können und dich umso mehr preisen können, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du diesen Job einfach machst für meine Geschwister hier vor Ort und auch die ganze nächste Woche. Amen. Amen und Amen.